Klar gibt's auch solche, die in den Osten ziehen, weil es dort billiger zu leben ist, aber ihre alten Westauto-Kennzeichen behalten, weil sie nicht dazugehören wollen. Nicht so meine wunderbare Herbergsfamilie. Die hat hier Heimat gefunden mit Hund und Pferd und ist glücklich. Und natürlich gehen die Kinder hier zur Schule. Wer im Osten wohnt, geht auch im Osten zur Schule. Ist ja wohl klar.